Erster, dies ist ein Lied von Heman. Es ist ein Gebet. Zweiter, Herr, mein Gott, ich rufe zu dir. Ich rufe am Tag und in der Nacht. Dritter, bitte höre mein Gebet. Höre mir gut zu. Vierter, ich habe viele Probleme. Ich bin fast tot. Fünfter, die Leute denken, ich sterbe bald. Ich habe keine Kraft mehr. Sechster, ich bin wie ein toter Mann. Gott denkt nicht mehr an mich. Siebter, du hast mich tief nach unten gelegt. Dort ist es sehr dunkel. Achter, du bist sehr böse auf mich. Deine Wellen drücken mich nieder. Neunter, meine Freunde sind weg. Ich bin allein und kann nicht weg. Zehnter, ich weine viel. Jeden Tag rufe ich dich, Herr. Ich hebe meine Hände. Elfter, machst du Wunder für tote Menschen? Können tote Menschen dich loben? Zwölfter, erzählt man im Grab von deiner Liebe? Spricht man dort von deiner Treue? Dreizehnter, sieht man deine Wunder in der Dunkelheit? Kennt man dort deine Hilfe? Vierzehnter, aber ich rufe zu dir, Herr. Am Morgen bete ich zu dir. Fünfzehnter, Herr, warum lässt du mich allein? Warum versteckst du dich vor mir? Sechzehnter, ich bin schon lange krank. Ich habe große Angst vor dir. Siebzehnter, dein Zorn kommt über mich. Deine Schrecken machen mich kaputt. Achtzehnter, die Angst ist überall wie Wasser. Sie ist den ganzen Tag da. Neunzehnter, du hast meine Freunde weggeschickt. Nur die Dunkelheit ist bei mir.